Die Stimme ist sein Markenzeichen. Sonor, markant, ausgeprägt. Rolf Becker, vor 82 Jahren in Leipzig geboren, steht dort gegenwärtig am meisten vor der Kamera. Jeden Dienstagabend ist er in einer der erfolgreichsten ARD-Fernsehproduktionen zu sehen, In aller Freundschaft, alles aus der Sachsenklinik, und Becker spielt den Vater eines Arztes. Rolf Becker, der leibliche Vater von Meret und Ben Becker, die beide ebenfalls häufig in Filmen zu sehen sind, hat in seinen über 60 Bühnenjahren alle großen Bühnenrollen gespielt und in zig Film- und Fernsehfilmen mitgewirkt. Und dabei stets Zeit gesucht und gefunden, als Brecht-Schüler seinem politischen Impetus nachzugehen und sich unter anderem aktiv in der Friedensbewegung zu engagieren. Dabei macht er keinen Hehl daraus, dass sein Herz politisch links schlägt, sehr links. Ich bin 1935 geboren. Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater fiel in Russland. Ich erinnere mich sehr deutlich an die letzten Gespräche mit ihm oder an die letzten Lieder, die er mir vorgesungen hat, an die letzten Besuche, vor allen Dingen sehr genau, nicht nur an den ersten Bombenangriff 1942 in Bremen, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, dass Mauern schwanken können, als wenn sie aus Gummi wären, wenn Bomben in der Nähe einschlugen, der Untergang von Hamburg, der ganze Zusammenbruch des faschistischen Deutschlands, das sind alles Kindheitserinnerungen mit Flüchtlingsströmen, Todesfällen, Verletzungen, also mit der ganzen Skala des Grauens, die ich lange nicht in einem Ausmaß erlitten habe wie andere Kinder, aber ein Ausmaß, das mich doch so betroffen hat, dass als Vorsatz blieb, du trägst dazu bei, dass eine Welt entsteht, in der Kinder so etwas nicht wieder erleiden müssen. Das war der entscheidende Punkt. Und das nahm deutlich zu Beginn der 60er Jahre in der Bundesrepublik. Die Abwehr gegen die restaurativen Bewegungen während der Adenauerzeit, die auch das Theater betroffen haben, als ob man das ganze Theater der Weimarer Zeit renovieren wollte. Und der Ausweg war dann auf einmal das Brecht-Ensemble und das Deutsche Theater in Berlin, wo ich dann ständig rübergepilgert bin. Es waren aber auch die ganze Prüderie, wenn man mal nimmt, dass wir noch bis Mitte oder Ende der 60er Jahre einen Paragraphen 175 gegen die Homosexuellen hatten. Ne? Oder wenn ich an die Prüderie der Hauswirtin denke, die in Panik gerieten, wenn ein Mädchen zu Besuch kam. Also man kann sich die Vorurteile, die gezüchtet wurden, erhalten blieben im Gefolge des Nazireiches bis in die Schulen rein, so bis ungefähr bis zur Studentenbewegung, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das wurde mit der Studenten- und Schülerbewegung aufgebrochen. Das war das erste Mal, dass wir dann aktiv reingegangen sind. Vorher waren es mal so Teilnahme an Demonstrationen gegen atomare Aufrüstung, die ja immerhin abgewendet wurde in Deutschland, und gegen, wo wir mit gescheitert sind, gegen den Wiederaufbau einer deutschen Wehrmacht. Das waren die beiden großen Kämpfe bis dahin. Und dann ging es aber um einfach eine andere Lebenswelt. Und das begann Anfang der 60er Jahre, das begann schon mit der Gründung des SDS, das begann mit dem ersten busenfreien Foto im Stern auf der Titelseite, die Bundesrepublik stand Kopf. Und das ging dann weiter auf dem Theater mit Regisseuren wie Zadek, der dann von Homosexualität über irischen Befreiungskampf alles thematisiert hat, was sozusagen als Tabu galt. Dann kam eine entscheidende Auseinandersetzung, in der sich Leute wie Zadek dann abgewandt haben mit der Begründung, wo mehr als 3 Deutsche im Gleichschritt gehen, handelt es sich um Nazis oder Faschisten. Das heißt, größere Freiheiten und größere Liberalität ja, aber innerhalb bürgerlicher Herrschaftsverhältnisse. Und der andere Flügel, der sagte, die bürgerlichen Verhältnisse selber müssen aufgehoben werden in Richtung sozialerer oder sozialistischer Lebensverhältnisse. Das heißt, da kam eine Spaltung dann auch rein in die Schüler- und Studentenbewegung, die bis heute nicht aufgehoben ist. Aber der Kampf ist nicht zu Ende. Der Degenhardt hat mal gesagt, sie haben eine Schlacht gewonnen, die Herrschaften, aber nicht den Kampf. Bei seinem letzten Besuch kam mein Vater, anders als bei den wenigen Besuchen zuvor, nicht mehr im Feldgrau, grau-grün, sondern in der schwarzen Uniform der Panzerwaffe als Divisionskommandeur an die Ostfront. Aber nach wenigen Sätzen, nach der Begrüßung, fiel der Satz zu meiner Mutter: Mein Kind, wir haben den Krieg verloren. Und die ganze Familie, wir waren Großfamilie auf dem Bauernhof. Was ist los? Wieso? Was veranlasst dich dazu? Und dann kam der weitere Satz, auch unvergessen: Wenn ihr wüsstet, was wir in Russland anrichten, dann wüsstet ihr, dass ihr kaum eine Chance habt zu überleben und kaum noch ein Recht habt zu überleben. Er kam also vollkommen geschockt wieder. Er kam auch schlohweiß wieder. Von seiner Blondheit war er bei 48, als er fiel, nichts mehr da. Also ein gebrochener Mann, auch wenn er willens war, so schnell wie möglich wieder zu seinen Jungs, wie er sagte, an die Front zurückzukehren, war ein Widerspruch. Der hatte dann auch zur Folge schwere Auseinandersetzungen mit meinem Großvater, der kam aus der USPD. Mein Vater kam aus dem nationalistischen Flügel, nicht nationalsozialistischen, gehörte zum Stettiner Generalstab um Manstein und war befreundet mit den Brüdern Jorg, die ja 1944 gehängt wurden. Ihm selber ist das erspart geblieben. Er hätte zu diesem Flügel gehört, der die Ablösung der Nationalsozialisten wollte. Aber weg von jeder Verklärung. Die wollten, ob die Yorks oder auch er, im Grunde die Wiederherstellung einer aristokratischen Gesellschaft, einer Gesellschaft wie zu Zeiten des Kaiserreiches. Sie waren in gewisser Weise noch rückschrittlicher als die Nazis, deren Gegner sie waren. Mein Großvater war sehr beeindruckt, als mein Vater diese Sätze gesagt hatte über den Krieg. Trotzdem blieben Auseinandersetzungen stehen. Ich nenne mal die krasseste. Da kamen sie darauf zu sprechen, dass sie sich in Bremen an der Ochtumbrücke beim Kampf um die Räterepublik Bremen gegenübergestanden haben, ohne voneinander zu wissen. Mein Großvater auf Seiten der Verteidiger der Räterepublik und mein Vater auf Seiten der Gerstenberger, die sie niedergeschlagen haben. An der gleichen Barrikade, an der Ochtumbrücke, deshalb im Gedächtnis beider geblieben, weil mein Vater da so schwer verwundet wurde durch eine Handgranate, dass er ein halbes Jahr im Krankenhaus lag, weil der ganze Rücken voller Splitter war. Die Auseinandersetzung, die mir als Kind natürlich einfach unvergesslich war, war die Bemerkung meines Großvaters: Wo hast du die Handgranate hingekriegt? Den Rücken, weil du weggelaufen bist. Daraufhin flogen Teller. Also zerplatzt Geschirr an der Wand. So viel zu meinem Vater. Das Lied, das letzte, was er gesungen hat, da sind wir zur Krusenkoppel gegangen. Er hatte mich da so draufgesetzt und lehnte so neben mir. Und dann sang er ein Lied mit der Zeile: Vielleicht schaut sie schon morgen ein, die ganze Kompanie. Ich weiß nicht, wo das Lied herkommt, also vielleicht scharrt sie schon morgen ein, die ganze Kompanie. Also ne, das letzte Lied, und das ist dann auch so verklungen, was mich dann sehr noch mitgenommen hat oder bis heute noch mitnimmt. Mein Bruder wurde geboren am 19. Juli 1943. Mein Vater fiel am 4. August 1943. Am Abend des 3. August hatte ihn der Brief erreicht, dass sein Sohn zur Welt gekommen war. Dann haben sie noch gefeiert und haben sich dann unterm Panzer schlafen gelegt. Und morgens gegen 5 Uhr kam der russische Angriff und er war im Kommandoturm. Da ist eine Granate vorne auf den Panzer geschlagen und eine Schädeldecke weggerissen. Hat also die Nachricht von seinem letzten Kind, meinem Bruder, bekommen am Abend, und 5 Stunden später war dann Schluss. 1957 gastierte das Berliner Ensemble in den Münchner Kammerspielen und die Hauptrolle spielte Wolf Kaiser, berühmt als Mackie Messer. Und ich machte damals Bühnentechnik, um mir mein Schauspielstudium zu finanzieren. Dadurch sah ich jede Vorstellung. Und dadurch kam ich auch leichter in Kontakt mit den Darstellenden. Das kriegte der Wolf Kaiser irgendwie mit und wir haben uns dann unterhalten und ja, über Stück. Und er hat mir dann eins vermittelt, hat gesagt: Wann immer du willst, komm rüber zu uns ans BE und du kommst in jede Vorstellung ein, wann immer du erscheinst. Und ab dann, wenn ich ein freies Wochenende hatte und keine Bühnentechnik machen musste, stand ich an der Autobahn nach Berlin getrennt und dann rein ins BE und die ganze Vorstellung gesehen und dann auch einen großen Teil der Schauspielerinnen und Schauspieler kennengelernt, Helly Weigel und wie sie alle hießen. Das war eine andere menschliche Haltung, das war ein anderer Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, das war eine andere Form von Theater, die gesellschaftliche Zustände aufblätterte, das war eine neue Welt. Und damit begann eigentlich, sozusagen, wann begann das politische Engagement? Das waren die Anstöße, du musst dich verändern, wenn du die Welt verändern willst. Das war so ein Satz, den man auch da gehört hatte. Die Grundorientierung und die Denkanstöße verdanke ich dem Kennenlernen des Brecht-Ensembles und letzten Endes Bertolt Brecht persönlich, auch wenn ich ihn nicht mehr habe kennenlernen können, aber einfach durch das Studium seiner Schriften, das mich da natürlich auch weitergeführt hat in die Lektüre von Marx, Engels und die ganze sozialistische Schriftstellerei rein. Das wurde dann noch wieder vertieft durch Produktionen, die wir gemacht haben. Die ganzen historischen Filme, die westdeutschen Produktionen wurden, nicht die ganzen, aber ein Großteil der historischen Filme wurde ja gedreht, entweder in Polen, in der Tschechoslowakei oder in Ungarn. Das heißt, damit auch ein ständiger Erfahrungsaustausch mit den Lebenswelten im sozialistischen Teil Europas. Unterm Strich auch Gewinn bringt, weil man ja, einfach, man hat den Einblick in die Spannbreite dieser Welt und nicht den einseitigen Blickwinkel, auf den man versucht hat, in der westdeutschen Presse zu orientieren oder in der westlichen Presse zu orientieren. Der Film, nicht nur zur Weihnachtszeit, wurde 1969 in Berlin gedreht, zu einem Zeitpunkt, genau parallel zu den Dreharbeiten, liefen die letzten großen Demonstrationen der Studentenbewegung, die von der Berliner Polizei niedergeknüppelt wurden. Wir waren im täglichen Dialog mit Böll, der bei den Dreharbeiten dabei war. Und ich glaube, was das Buch angeht, hat Böll diese Erlebniswelt noch bestätigt. Wir haben Böll versucht zu überreden, haben ihm die Demonstrationen geschildert, die Schlägereien und so weiter, und haben ihn aufgefordert, sich die doch mal anzusehen. Wir würden ihm einen Balkon, weil er gesagt hat, ich gehe da nicht hin, haben wir gesagt, nein, wir besorgen dir einen Balkon am Kurfürstendamm, damit du es von oben sehen kannst, da kann dir nichts passieren. Darum ging es ihm nicht, es wäre ihm unerträglich zu sehen, wenn da Blut fließen würde und Leute verprügelt würden und so weiter. Es würde ihm reichen, wenn er das berichteweise hört und in der Zeitung lese. Es war nichts zu machen. Da haben wir mit ihm diskutiert über den Schah. Wir wussten ja, dass Böll guten Kontakt hat zu Heinemann. Wir haben gesagt, Herr Heinemann fährt zu dem Schah, im Hinblick auf dessen Person eine Demonstration stattfand, bei der Benno Ohnsorg erschossen wurde. Da haben wir gesagt, da fährt Heinemann hin. Wie passt das alles zusammen mit der Welt, die Sie uns hier ausbreiten und die Sie kritisieren, in nicht nur zur Weihnachtszeit? Da hat Böll gesagt, ich spreche mit Heinemann. Das Ergebnis, ich nehme das mal eben vorweg, war, Heinemann sagte den Schah-Besuch ab mit der Begründung, er müsse sich einem Eingriff am Auge unterziehen im Klinikum. Der Besuch Heinemanns beim Schah hat nicht mehr stattgefunden. Böll ist also zu Heinemann gefahren und hat ihm den Besuch beim Schah ausgeredet. Das war immerhin ein konkretes Ergebnis, das Böll uns aber auch schuldete, um sein nicht nur zur Weihnachtszeit nicht in Frage zu stellen. Denn in nicht nur zur Weihnachtszeit kritisiert er ja die erstarrten Verhältnisse, die eine heile Welt behaupten, die gar nicht mehr existiert. Ne? Es wird Friede, Friede, Friede, Friede, Bing, Bing, Bing. Ne? Zu René Deltken. Deltken spielte ja meinen Vater in dem Film, also den Vater überhaupt von Balthus, war ja einer der Brüder. Und Deltken, der Mann von der Edith Herligen. Deltken war eine umstrittene Figur. Und das wussten wir. Deltken hat ja eine auch heute in Luxemburg noch umstrittene Rolle als Luxemburger gespielt gegenüber den Nazis. Es gibt keinen Nachweis, dass er Leute denunziert hat, aber er hat sich durchlaviert, sagen wir mal in der Richtung. Ich bin dagegen, dass man Leuten sozusagen moralisch vorhält, ein Versagen oder ein Einknicken und so weiter. Das ist, man muss politische Antworten finden. Was ich von Deltken vergeblich erhofft und erwartet habe, ich denke, er hätte sich selber damit sehr geholfen, wäre gewesen, dass er seine eigene Rolle beschrieben hätte und hätte das dargelegt. Also einige andere haben das gemacht, aber zu wenige. Es gibt ein Beispiel des Autors von Jugend und der Hitler. Der Autor beschreibt die Geschichte eines Jungen, der seinen Vater verrät, weil der einen Kommunisten versteckt. Der Vater selber ist Sozialdemokrat. Beide kommen ums Leben, werden erwischt von den Nazis und werden liquidiert. Der Regisseur oder der Autor ruft mich eine Woche nach Drehbeginn an und sagt, ich habe die Dreharbeiten abgebrochen, ich habe das abgegeben. Habe gedacht, was ist jetzt los, beim Sender irgendwas faul? Nichts dergleichen. Habe ihn gefragt, hat er gesagt, nein, ich will Ihnen sagen, warum. Aufschreiben habe ich es können, aber ich kann es nicht inszenieren, denn der Junge war ich. Eine ähnliche Geschichte gibt es mit Franz-Peter Wirth. Da drehen wir 1982, 84 in der Tschechoslowakei, Theresienstadt. Und bei Theresienstadt, 2 Kilometer vor Theresienstadt, liegt das KZ Malipevsno. Wir drehen an der Außenmauer von Malipevsno und müssen eine Erschießung drehen. Und Wirth sagt, da drüben haben die Nazis ihre Erschießungsstätte gehabt. Da steht heute noch zum Gedenken der Schießstand, der ist renoviert worden mit Strohdach drüber, damit das Erschießungskommando nicht nass werden konnte. Und man sieht an der Wand, ungefähr 10 Zentimeter tief ist das Mauerwerk zerschossen, weil so viele Erschießungen da stattgefunden hatten. Und dann hat der Wirth gesagt, da gehen wir nicht hin, das möchte er nicht, wir machen die Erschießung hier. Und dann stapft er so auf und ab und dann sagt er, das muss ganz genau sein, weißt du, auf wen der erschossen wird, auf wen der guckt? Er hat gesagt, nee, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie eine Erschießung geht. Er hat gesagt, der guckt immer auf den, der den Befehl gibt zur Erschießung. Nicht auf die Gewehre. Der hebt die Hand, wenn er runterschlägt, kommen hier die Schüsse. Der guckt, ob die Hand oben bleibt. Das ist der letzte Blick. Und das erzählt er so auf- und abtigernd. Dann hat er gesagt, dann ist erstaunlich die große Menge Blut, die ausläuft. Deshalb habe ich sehr viel Sägespäne dahin getan, in den Sarg, der gleich daneben liegt. Da hat er gesagt, man unterschätzt das, 7 Liter ist eine ganze Menge. Und dabei tigert er auf und ab. Ich sage, Franz-Peter, was ist denn um Gottes Willen los? Und dann sagt er, ich habe auch mal einen erschossen. Ich sage, was? Ja. Ich sage, wann war das? Ja, das war ganz am Ende des Krieges, ich glaube im April, an der norwegisch-schwedischen Grenze, oben in so einem Heustadel, ein Junge, erst so gar nicht, und dann, Moment mal, der hat ja eine Militärjacke an, eine deutsche. Komm mal runter, Fahnenflüchtiger, 19-Jähriger. Und dann zusammengetreten abends, Erschießungskommando, standrechtliche Erschießung am nächsten Morgen. Und dann habe ich gesagt, du hast das Erschießungskommando geleitet. Ja. Ich sage, daher weißt du es. Ja, guck dir meine ganzen Filme an. Du wirst sehen, dass ich sehr viele Filme gedreht habe, in denen eine Erschießung vorkommt und so weiter. Ich muss das ja irgendwie aufarbeiten. Ich war vollkommen durch den Wind. Er spricht da später drüber mit Wischnewski. Siegfried Wischnewski, während einer Schlittenfahrt, Kamera 200 Meter weg, und erzählt es Wischnewski. Dann bestellt er uns abends in Prag, ein paar Tage später, in ein Lokal und sagt, jetzt wollen wir mal darüber reden. Ich konnte gar nichts machen, der Junge wäre so oder so erschossen worden. Sagt der Wischnewski, nee, ist nicht wahr. Das Erste war, ihr hättet ihn ja da oben lassen können, ihr hattet ja den Verdacht, was los ist. Da wird gesagt, ja gut, aber erschießen muss ich ihn. Wischnewski sagt, du lügst, du weißt genau, kein deutscher Offizier musste erschießen, auch unter den Nazis nicht. Er konnte, ja, der hätte einen anderen erschossen. Dann sagt Wischnewski, immerhin, er hätte zuerst mal Nein gesagt und vielleicht hätte der Nächste auch Nein gesagt. Und vielleicht hätte ihr dem Jungen eine Gelegenheit verschafft, noch abzuhauen. Dann wurde der Wirt schließlich wütend, hat den Wischnewski angeschrien, ich will dir mal was sagen, ich wollte ihn erschießen. Dann hat Wischnewski gesagt, aha, sehr gut, jetzt sagst du die Wahrheit. Die glaube ich dir. Da hat Wischnewski gesagt, ich mache dir nicht mal einen Vorwurf, dass du den Jungen erschossen hast. Das mach mit dir selber aus und mit dem Jungen. Aber warum schreibst du die Geschichte nicht auf und warum gibst du sie nicht weiter? Da hat er gesagt, das mache ich dir zum Vorwurf. Ne? Und dann hat der Wirt gesagt, ja, ich mache es doch in all den Filmen, ich mache doch immer wieder die Erschießung. Da hat der Wischnewski gesagt, nein, nein, das ist nur eine Variante des Nicht-Auslügens und so weiter. Und dann hat der Wischnewski gesagt, statt deiner scheiß Bayern-München-Spiele, die du dir dauernd anguckst, dafür fuhr einmal 50 Kilometer, solltest du dich lieber hinsetzen und die Wahrheit über deine eigene Biografie schreiben. Damit würdest du einige der nachkommenden Generationen aufklären und zu einem besseren Leben verhelfen. Das war die letzte Arbeit zwischen Wischnewski und mir mit Franz-Peter Wirth. Ich habe bis 1969 mit der Illusion gelebt, man könne mit Theater die Welt verändern oder verbessern. Und zwar auch durch konkrete Aussagen oder Theater in belehrender Form und dergleichen mehr. Dann kam 1969 die Frauenvolksversammlung, die ich mit Klaus Bremer zusammen übersetzt hatte, wo wir versucht haben, eine andere Theaterform zu entwickeln. Der erste Probentag begann damit, dass ich die Regie abgegeben habe ans Ensemble. Und das führte dann schließlich zu einem Fiasko auf der Premiere, wo wir dann die Aufführung, die auf der Bühne stattfand, bei geschlossenem eisernen Vorhang, ohne Zuschauerraum, die Schlusssätze dann artikuliert hatten. Den Rest des Stückes können Sie nachlesen. Trennen Sie sich von dieser GmbH, geben Sie das Theater auf. Wir meinten das bürgerliche Theater. Und das war dann gleichzeitig die fristlose Entlassung, das wusste ich aber schon vorher. Und das war auch gar nicht das Gravierende. Ich habe damit einerseits aufgehört, noch zu versuchen, über Leitungsfunktionen zu irgendwelchen Aussagen mit Hilfe des Theaters zu kommen. Ich habe aufgehört, Regie zu führen. Ich habe seitdem nur noch als Schauspieler gearbeitet, also Wert darauf gelegt, abhängig beschäftigt zu sein und mich nicht von anderen Beschäftigten mehr zu unterscheiden. Und darüber etwas weiteres entdeckt, dass meines Erachtens die einzige Wahrscheinlichkeit, dass Kunst etwas verändern kann zum Positiven, im Begriff der Schönheit liegt. Es gibt einen Satz von Janis Rizos, den ich mir zu eigen gemacht habe, die Schönheit, niemals verriet ich sie. Wenn ich eine Schubert-Sonate höre oder die Appassionata oder was auch immer, dann bekommt man anhand der Schönheit dieser Musik oder auch einer sprachlichen Formulierung oder auch eines Bildes eine Vorstellung davon, was die Welt sein könnte. Und wenn ich diese Vorstellung entwickle, da bin ich in der größtmöglichen Opposition zum Bestehenden. Vermittelt über den Begriff der Schönheit. Sein Markenzeichen ist seine markante Stimme. Rolf Becker, Schauspieler und Friedensaktivist, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Hans-Detlef von Kirchbach und Joachim Lühnenschloss. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.